Hallo Leute, ein Tag vor Weihnachten und wir beide, ich Alex Wright und Ben, ach der Esel nennt sich immer zuerst, der Ben und ich, wir wünschen euch super Weihnachten, ja, mit eurer Familie und Freunden, feiert schön, genießt die Zeit, das war was ganz Wichtiges. Absolut, deswegen heute von uns, wir wollten einfach nicht, dass ihr auf uns verzichten müsst am Dienstagabend, dementsprechend. Wir wollen es aber nicht zu lang machen, ne? Eben, es ist vor Weihnachten, alles ein bisschen gechillter, ein bisschen ruhiger und so weiter. Deswegen, ja. Wie verbringst du Weihnachten? Im Kreise der Familie. Also ja. Einfach. Familie, ja. Ja, bei mir zu Hause. Wie hast du es eigentlich in Amerika verbracht? Also auch mit Frau dann einfach? Oder war die mal bei Freunden oder so? Nee, oder? Eigentlich meiner Frau. Ich habe immer versucht, an Weihnachten heimzukommen, weil für mich Weihnachten sehr, sehr wichtig ist. Stimmt, du warst doch mal, gab es auch Weihnachten, wo du unterwegs warst? Naja, ich bin immer so am 20., 21. rübergeflogen, war dann Weihnachten hier, erst am zweiten Feiertag, und dann bin ich schon wieder heimgeflogen. Also heim nach Amerika geflogen, ja. Weil ich meistens dann da schon bei einer Pay-Per-View Starcade auftreten werden müssen. Okay, gut, klar. Ja, aber das heißt, du hast Weihnachten eigentlich in Deutschland verbracht. Ja, weil mir Familie ultra wichtig ist und ja, habe immer gerne mit der Familie Weihnachten zusammen gefeiert. Ach, cool. Wir wollen euch aber nicht ganz ohne Wrestling. Immer noch natürlich. Gehe ich jetzt mal davon aus, ja. Wir wollen euch nicht ganz ohne ein Wrestling-Thema. Ich habe noch ein Thema. Das brennt mir schon die ganze Zeit. Weil ich esse ganz, ganz gerne Lebkuchen. Welche Lebkuchensorte mögt ihr am liebsten? Zuckerglasiert oder Schokolade? Oder die braunen? Aber die braunen mag ich eigentlich gar nicht. Die mag ich auch nicht so, aber da komme ich jetzt wieder zu meinem sehr ungesunden Fable, den ich ja entwickle jedes Jahr in der Weihnachtszeit. Das ist wirklich echt zum Kotzen eigentlich. Also gespannt. Ja, naja, also ich habe im Gefrierschrank habe ich Schokoladeneis mit Schokostückchen und Amarena-Kirsch. Da mache ich mir zwei Kugeln und löffel das dann mit Lebkuchen daraus. Das nennt sich richtig gute Diät. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle, aber es schmeckt Masse einfach verdammt Diät gut. Ist das. Es ist Masse-Diät, ja. Schmeckt Lebkuchen schon. Aber welchen Lebkuchen verwendest du dann? Wicklein-Lebkuchen, tatsächlich. Nein. Da gibt's, was denn? Dann müssen wir Schmidt und Wojtynik auch nennen. Ach so, das meinst du. Ja, nein, gut. Ich meine glasiert oder Schokolade, also Schokoladenglasiert oder Zucker. Zartbitter glasiert. Das sind zartbitter glasierte Lebkuchen, ne? Ja. Das, die Ironie ist ja, ich rede mir mal ein, das ist trotzdem noch okay, was ich da tue, weil drei von diesen Bäcklein allerlei Lebkuchen, so heißen die, haben nämlich 120 Kalorien. Also wenn ich da drei Stück esse, dann ist das vollkommen okay. Wenn ich sechs Stück esse, dann ist es auch noch okay. Wenn ich neun Stück esse, ist es echt fatal. Ja, in der Zeit, an der Zeit muss man genießen, ne? Absolut. Ja. Genau. Ja, was hast du jetzt eigentlich gesagt, was deine Favorites sind? Also ich mag ja Lebkuchen generell. Ja, also bei mir hält sich Zuckerglasur und Schokoladenglasur eigentlich die Waage. Aber dann Elisen-Lebkuchen oder die... Ja, Elisen-Lebkuchen an sich. Es sind ja dann immer so schlimm, es sind ja sehr viele gute Sachen drin, wenn man es nimmt, ja? Also Nüsse und... Ja, also... Ja, red's mir schön, tu es. Ja, genau. Tu es. Und wenn man noch einen Proteinshake dazu trinkt, dann ist das wieder okay, weißt du? Ach so, jetzt der gleicht es dann wieder aus. Das ist dann, genau, das genau. Das ist super. Gesundheitstipps mit Alex und Ben, das finde ich gut. Die kommen das nächste Mal, genau. uns ist aufgefallen, wir wissen immer gar nicht, wie wir alle nennen sollen. Weil wir haben ja Zuschauer auf YouTube, wir haben Zuhörer auf Spotify, Apple, weiß der Henker, wo ihr das hört. Genau. Wie nennen wir euch eigentlich? Lasst euch doch mal einen coolen Namen für unsere Be Right Community einfallen, ja, und schreibt cool, uns das, ja, in die Kommentare. Damit, ja, wir einfach wissen, wie wir, ja, euch nennen sollen. Ja, das wäre echt cool. Ja. So, jetzt ein kleines Wrestling-Thema. Wir nehmen uns nämlich einfach eine Frage her, die gestellt wurde. Und zwar abermals vom User, nicht hier, aus dem Forum bei uns. Wenn jemand zu dir ins Training kommt und sagt, er möchte einen bestimmten Stil lernen, Lucha Libre, European, American, weiß der Henker, wie gehst du damit um? Also ich freue mich natürlich, weil dann ist er bei mir an der richtigen Stelle, ne? Weil ich kenne ja die ganzen Stile, ja, habe ich ja von meinem Vater gelernt. Ja, ob es jetzt der japanische, der europäische, amerikanische oder der mexikanische Stil ist. Also ich kann dem jungen Herrn oder der jungen Dame definitiv weiterhelfen. Allerdings muss ich ihm dann auch erklären, dass um in eine bestimmte Stilrichtung zu gehen, er vorher erst praktisch die Basics lernen muss. Ne? Und da gibt es einiges zu lernen. Und dann kann man erst sich in eine gewisse Stilrichtung orientieren. Ne? Würde ich zwar keinen empfehlen, nur eine einzige Stilrichtung zu machen. Mhm. Ne? Am besten ist es, wenn man alle vier kann. Ne? Aber machbar ist es natürlich, ne? Wenn das der Wunsch ist. Und das Ding ist, man kann jetzt dann auch nicht sagen, ja, nach einem halben Jahr kannst du anfangen mit dem Stil, weil wer weiß, wie lange man die Basics, also wie lange man, dann lernt ja jeder unterschiedlich. Genau. Und ob überhaupt dieser Stil, den der Wrestling-Interessierte da erlernen möchte, ob der überhaupt auf ihn passt. Mhm. Das ist ja auch nicht die Sache. Also ich meine, wenn jetzt ein Junge kommen würde, der mit 50 Kilo sagt, er möchte Power-Wrestler werden, ja, dann kann ich ihm den Spiel schon lernen. Aber er könnte ihn ja nie anwenden. Mhm. Ne? Außer vielleicht ja. Bei Leute, wenn er jetzt gerade mal auch an 50 bis vielleicht noch 65, 70 Kilo Wrestler hat, vielleicht. Aber dann kommt ja auch wieder die Ringpsychologie mit rein. Also, ne? Da ist man als Trainer schon in der Pflicht, denjenigen gut zu beraten, wie das läuft und was eigentlich wichtig ist. Okay. Damit werden wir durch. Kurz, unglaublich. Knackig. Gott sei Dank ist das nicht immer so. Ja, nee, okay. Aber kurz, knackig, einfach vor Weihnachten. Wir wünschen euch ein frohes Fest. Lasst es euch gut gehen, kommt ein bisschen runter. Schön für Weihnachten. Holt alle Wrestling-Shows nach über Weihnachten, die ihr verpasst habt im Jahr. Bis dahin. Ja, aber Tage noch zwischen den Jahren. Ne? Bis nächste Woche. Dankeschön, dass du schon zuhört.